Über zum Kreuz! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die leider schon ausgestorbene Strategiereihe Command and Conquer. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Kane eingeladen. Hallo Kane! Hallo! Nein, es ist wie immer der gute, gute Markus. Markus, wie bist du zu Command & Conquer gekommen und hast du alle gespielt? Hast du ein paar gespielt? Sag an. Ich habe tatsächlich erst angefangen mit Red Alert. Genau wie ich. Und fand das so cool, dass ich mir danach alles zu Gemüte geführt habe. Gott, ich liebe es. Es hat mich so angefixt, weil es meine zwei Lieblingsdinge von damals vereint hat. Schlechte Ami-Trash-Serien plus gute Strategie. Das stimmt. Wer Command & Conquer nicht kennen sollte, was eigentlich heutzutage fast unmöglich ist, aber gut, die Serie ist leider ziemlich tot und ziemlich ruhig. Command & Conquer war, kann man tatsächlich sagen, eine Strategiespielreihe. Eine Echtzeit-Strategiespielreihe, die damals 1995 mit der Triberium-Konflikt anfing und dieses Ding hatte. Sie hatte Zwischensequenzen mit echten Schauspielern. Und das ist halt, man hat immer zwei Kampagnen gehabt, die man sich aussuchen konnte. Die GDI-Kampagne und die Nord-Kampagne. Das heißt im Prinzip Amis gegen Russen. Eigentlich. Wenn man sich so überlegt. Wenn man sich's überlegt und interpretiert, aber du weißt doch, politisch offiziell ist es GDI. GDI gegen Nord, richtig. Das Witzige daran war, einer der Oberbösewichte in diesem Spiel hieß. War es tatsächlich kein? Ich weiß nur nicht, wie er wirklich im Original gesprochen wurde, ausgesprochen. Ob es jetzt Kane. Ich glaube Kane. Du kennst ja das damalige Problem mit Übersetzungen. Ja, Katastrophe. Derjenige, der Kane gespielt hat, ist eigentlich der Produzent der Games gewesen. Die brauchten einen Bösewicht. Und er so, ja, ich hab ne Glatze. Ich mach das schon, kein Stress. Und das ist ziemlich geil gemacht, finde ich. Also der Spieler kann sich zu Beginn entscheiden, ob er als Commander der GDI oder der Bruderschaft von Nord spielen möchte. Beide Kampagnen unterteilen sich in mehreren Missionen, bei denen die gegnerischen Basen und Einheiten vernichtet werden müssen. Also eigentlich ist es so, entweder du hast so einen Haufen Truppen, die auf eine Karte gesetzt werden, und da heißt es, du musst von A nach B laufen und zwischendurch entweder so eine kleine Gruppe hat, ja, du kriegst dann Verstärkung und musst dann da was kaputt schießen, da was kaputt machen, oder aber du kriegst ein Militärfahrzeug, musst deine Basis aufbauen und machst halt das typische strategiemäßige Basen aufbauen, 1000 Leute holen und die Basis des Gegners überrennen. Fertig. Aber das hat schon, komischerweise, das ist immer wieder Spaß gemacht, oder? Das macht auch heutzutage immer wieder Spaß, wenn du es mal einlegst. Schon irgendwie, ja. Heutzutage ist es auch immer noch ziemlich geil eigentlich, wenn man sich die ganzen Dinge überlegt. Das Witzige ist, es war komplett auf zukunftsartmäßig gemacht irgendwie, dass da irgend so ein spezielles Material entstanden ist, so dieses Triberium oder Tiberium, und dass die Leute auf Rohstoffe drauf angewiesen sind, und da kannst du sogenannte Sammler, die haben dann aber das Zeug gesammelt, das heißt, du hattest keine, nicht so wie in Age of Empires zum Beispiel, hattest du kein Holz, Metall oder sowas, sondern das ist einfach nur dieses Tiberium. Und da hast du das halt sammeln lassen. Von der wohl dümmsten KI, die ich hier gesehen habe, was Sammler angeht. Falls du dich erinnerst, wie unglaublich schlau die waren. Hey, mein Platz, wo ich bin, ist leer. Ich fahre mal in die gegnerische Basis. Der hat bestimmt auch noch was. Ah, schön. Und und so hat man halt das Zeug gesammelt, hat halt seine ganzen Panzer aufgerüstet und seine ganzen Leute ausgerüstet, und dann ist man halt losmarschiert und hat halt die Leute halt besiegt. Witzigerweise ist das Spielkonzept war damals gar nicht neu, weil das Spielkonzept kam zum ersten Mal in dem Spiel Doom 2, Angriff um Arrakis, vor. Falls du dich daran erinnerst. Das war nämlich der. Das ist ja schon mega. Ja, das war. mega alt. Warte mal, wann kam Doom 2? 1992 kam Doom 2 raus. Dune 2 war so, also das war wirklich, das war ein Spiel von den Westwood Studios damals, die haben auch angefangen mit Command & Conquer und mit Dune 2 hatte Westwood das grundlegende Spielprinzip der Echtzeitstrategiespiele festgelegt. Dazu hatten die Entwickler bereits dort viele Konzepte eingeführt, die später in Command & Conquer zum Einsatz kamen. Zum Beispiel das Konzept des Machtkampfes um eine Ressource. Als bedeutende Neuerung zu Dune 2, in dem jede Einheit vom Spieler noch einzeln bewegt werden musste, führte Command & Conquer den sogenannten Gummirahmen ein. Also einfach nur diesen Auswahlrahmen. Ohne Command & Conquer hätten wir diesen Auswahlrahmen nie gehabt. Das wusste ich nicht. Dann hätten wir immer jede Figur einzeln bewegen müssen. Dann wäre das nie so erfolgreich geworden, ohne Auswahlrahmen. Nee. Das Originalspiel wurde damals für MS-DOS veröffentlicht. Eine Bildschirmauflösung von 320x200 Pixel verwendet. Heutzutage kannst du sowas auf dem Handy spielen. Auf dem Taschenrechner kannst du sowas spielen. Heutzutage. Da gab es später noch eine Windows-Version und dann gab es eine Umsetzung für den N64 für 99 und für die PlayStation und für den Sega Saturn. Das heißt, die Spiele gab es dann auch für alles Mögliche. Die wurden ganz gut aufgenommen. Die deutsche Version wurde aus was für einem Grund auch immer geschnitten. In der deutschen Version wurden aus Jugendschutzgründen alle menschlichen Kampfeinheiten bis auf die Offiziere in den Kampagnenvideos zu Androiden umdeklariert. Fälschlicherweise im Spiel als Cyborgs betitelt. Und einige Videosequenzen abgeändert. Der Spielablauf wurde dadurch kaum beeinträchtigt. Allerdings war die Handlung des Spiels danach in Deutschland stark verändert. Der Deberium-Konflikt ist ein auf Realismus in Kombination mit Hightech-Ausrüstung basiertes Spiel. Dieser Effekt wurde durch die Androiden komplett aufgehoben. Rotes Blut wurde zu schwarzes Öl abgeändert. Statt der Todesschreie der Infanteristen hört man kleine Explosionen oder das Überfahren durch Panzer, das Geräusch von zerquetschtem Metall. Das heißt, im Prinzip überfährst du Dosen in der deutschen Fassung. Schwachsinn. Dosen, das ist kompletter Blödsinn. Schwachsinn. Die haben damit so viele Sachen rausgeschnitten. Du hattest Zwischensequenzen, auch in Alarmstufe Rot war das genauso. Das erschien übrigens 96. Davor gab es noch ein Add-on, der Ausnahmezustand. 96 im April. Für Tiberium-Konflikt und dann gab es Alarmstufe Rot. Das, was ich am meisten gespielt habe, und ich mag die Alarmstufe Rot-Serie irgendwie am meisten von den Command & Conquer-Teilen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Welcher mein Liebster war? Tatsächlich ja. Red Alert, Red Alert 2. Ja, bei mir auch. Also die Red Alert-Serie, die ist komplett anders, weil die um der unglaublich bescheuerten Handlung. 1946 beschließen Wissenschaftler in New Mexico unter der Leitung Professor Albert Einsteins den Zweiten Weltkrieg zu verhindern, indem sie Adolf Hitler ausschalten. Noch bevor er in Deutschland die Macht ergreifen kann. Dazu reist Einstein in das Jahr 1924 zurück, in dem Hitler gerade aus dem Gefängnis entlassen wird. Einstein schleudert Hitler aus der Zeit, indem er ihm einfach nur die Hand gibt, weil das ist so ein komplettes Paralleluniversum, und versetzt ihn in ein Paralleluniversum, sodass die Gefahr des Nationalsozialisten gebannt zu sein scheint. Doch der Zweite Weltkrieg beginnt anders. Da das nationalsozialistische Deutsche Reich niemals gab, hatte die Sowjetunion niemanden, der sie in Schach hielt. Dies führte dazu, dass die Kriegsparteien, denen des Kalten Krieges entsprechend, die Sowjetunion und die Alliierten, eine Art NATO zusammen mit Deutschland, kämpfen gegeneinander. Als die Sowjetunion eine Invasion auf Europa startet, sehen sich die neueuropäischen Nationen gezwungen, ein Bündnis zu bilden, um die Sowjetunion zurückzudrängen. Am Ende kommt es zu einer von zwei Schlusssequenzen, in der entweder die Alliierten die Sowjets in Moskau besiegen und Stalin dabei töten, oder die Sowjets in England die letzte Bastion der Alliierten in Europa einnehmen. Ich habe Red Alert so oft durchgespielt damals. Ich hab's so oft durchgespielt. Ich fand's so gut. Weil es so bescheuert war. Ich hab's immer wieder durchgespielt. Einfach Wegen dieser absurden Story. Ja, das Problem ist nur, in Deutschland erschien Alarmstufe Rot 2, Alarmstufe Rot in einer entschärften Version, bei der sämtliche Soldaten zu Androiden, wieder falsch als Cyborgs betitelt, geändert wurden. Eine Szene, die in der Adolf Hitler von Einstein angesprochen und aus der Zeitlinie entfernt wird, wurde aus dem Spiel entfernt. Eine Zwischensequenz, in der Stalin seine Weltanschauung erklärt und die Endsequenz, in der Stalin verschüttet wird, sind gekürzt. Außerdem werden auch einige blutige Szenen herausgeschnitten, wo du siehst, dass es einfach nur schlechte Schauspieler mit schlechtem Kunstblut sind. Das wurde rausgeschnitten, weil kann man ja Kindern nicht antun, ne? Das Spiel ist ab 16, aber gut. Zensur in Deutschland war schon immer ein großes Problem, finde ich. Im Spielprinzip ist eigentlich gleich geblieben. Man hatte wie im Vorgänger auch wieder Rohstoffe. Hier ist es halt Erz und Strom, klar. Und hatte aber so völlig bescheuerte Sachen, wie zum Beispiel diesen Blitzturm. Kennt ihr noch? Diese Spirale? Oh, Moment, da dämmert etwas. Es waren im Prinzip die Wachtürme. Du hattest bei den Russen hattest du keine Wachtürme, sondern du hast das komische Spulen gehabt. Ach, diese die so Elektro-Spulen. Einzelne Blitze abgeschossen haben. So. Ja, das war super. Es kamen dann auch Nuklearraketen zum Einsatz, ist ja klar. Da gab es Schlachtkreuzer, es gab die Marine, es kam Infanterie. Es hatte auch so ein bisschen Schere, Stein, Papier-Charakteristik. So wirkte zum Beispiel eine MP-Salve stark gegen Infanterie, aber schwach gegen Panzer. Was dann auch cool war. Ich finde bis heute Alarmstufe Rot einfach mein Lieblingsteil tatsächlich. Und der Soundtrack von Frank Lepecki ist der Hammer. Ich liebe dieses Intro. Sie kamen, legt an. Großartig. Oh, so gut. Das habe ich echt gesuchtet wie ein Bescheuerter, das Spiel damals. Und ich schätze mal, du auch. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Erfahrungen, die du sagen kannst zu den ganzen Spielen? Zu allen? Oder jetzt nur Red Alert? Nein, zu denen, die wir jetzt zu Red Alert jetzt, die wir jetzt genannt haben. Oh, Erfahrungen. Ja, tatsächlich, ich habe halt immer so meinen Favorite gehabt in Red Alert. Ich glaube, ich habe jetzt hätte ich fast die Kampagne von unseren Fürmütterchen Russland am häufigsten gespielt. Oh, ich kann es gar nicht immer so auseinanderhalten, die Begriffe im Spiel waren, aber was ich auch interessant fand, war dieser riesen Mekka beim Land der aufgehenden Sonne. Das war erst im dritten Teil. Ja, Land der aufgehenden Sonne kam erst. Du siehst, wie lang es her ist. Ich dachte, das war in Red Alert 2. Nee, in Red Alert 2 ging es auch noch in demselben Konflikt. Dann war es im dritten Teil. Red Alert 2 war. Sorry. Red Alert 2 war macht nichts. Red Alert 2 war tatsächlich nur Alliierte gegen Russland. Fand ich aber nicht schlimm. Also ich fand's cool. Es gab noch Erweiterungen dazu. Command & Conquer Gegenangriff und Vergeltungsschlag. Es hat einfach nur neue Missionen reingebracht. Fand ich ganz nice. Und da gab es auch wieder furchtbar gedrehte Zwischensequenzen. Mit halt Realschauspielern, was halt auch ganz cool war eigentlich. Ach ja, stimmt. Da gab es auch zum ersten Mal die Tanya, die da auftauchte. Tanya Adams. Ja. Falls du dich noch dran erinnerst. Weil die hatten nämlich immer dieses komische, hey, wir haben zwar Realschauspieler, ne? Und wir packen da eine rein, die aussieht wie aus Tomb Raider. Warum auch immer. Ach, Kane, stimmt. Kane kam hier erst vor bei den Sowjets. Da war was. Ja. Und Ken kam überall vor, stimmt. Ist der Berater Stalins in dem Ding. Und da, ich glaube, bei den Russen gab's dann, wie hieß die, Nadja? Nadja, ja. So ein ganz typischer Name, da haben sie mit Klischees nicht gespart. Nee, absolut, ich habe überhaupt nicht mit Klischees gespart. Das ist die ganze Zeit schon so bescheuert gewesen. Also, der Russe spricht doch in einem furchtbaren russischen Akzent. Der Russe spricht auch in einem furchtbaren russischen Akzent. Und es ist halt klischeehafter, geht schon gar nicht mehr. Aber die waren immer cool mit anzusehen, die Dinger. Finde ich zumindest. Ich finde halt die Command & Conquer Games finde ich zum Beispiel richtig gut. Da gab es dann noch Soul Survivor, das erschien hier in Deutschland, das kam 97 raus. Dann gab es Tiberium Sun, was im Prinzip eine Fortsetzung war vom Tiberium Konflikt. Hast du Tiberium Sun je gespielt? Ich hab's mal angespielt, aber es hat mich echt nicht angefixt. Hast du nicht angefixt? Das Spiel ist übrigens seit 2010 kostenlos im Internet erhältlich. Das heißt, das kann man sich auch wunderbar mal anschauen. Oder man haut sich die Collection von Command & Conquer, die, glaube ich, ab und zu auf Steam bei 6 oder 7 Euro kostet, wenn sie im Angebot ist. Da kriegst du, glaube ich, alle alten Command & Conquer Games, soweit ich weiß. Zumindest die alten. Ich weiß nicht, ob Alarmstufe Rot dabei ist. Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall kriegst du da sehr viele alte Command & Conquer Games, die auch richtig gut gemacht sind. Die auch richtig gut und die neue ins neue übergesetzt wurden. Immer noch in der alten Pixel-Grafik, aber man kann es immer noch wunderbar spielen. Dann gab es Alarmstufe Rot 2. Das habe ich damals, das weiß ich noch. Da saß ich, da stand ich im Spieleladen, im Elektronikgeschäft meines Vertrauens, das mit M anfängt. Und da durfte ich mir damals ein Spiel aussuchen, weil ich mal zur Abwechslung gut in der Schule war. Da durfte ich mir ein Spiel aussuchen. Und da habe ich mir Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 ausgesucht, weil das Cover so cool aussah. Mit dem Yuri da drauf, falls du dich dran erinnerst. Ja. Da gab's den Yuri da drauf, mit diesem komischen Auge und so weiter. Das sah sehr cool aus. Also wollte ich das haben und habe das dann somit auch bekommen. Und habe somit dieses Spiel gespielt. Dann habe ich festgestellt, die deutsche Person ist auch wieder fürchterlich geschnitten. Aber das Spiel selber war ziemlich cool gemacht. Weil du hattest Yuri, einen coolen Bösewicht, der mit Mind Control gearbeitet hat. Gespielt wurde der übrigens in den Christian-Bekenntnis von Udo Kier. Was ich unglaublich bescheuert fand. Dann hatten wir bei den Alliierten hatten wir immer den Kriegsrat, den Präsidenten, den Major, und dann hatten wir wieder Special Agent Tanya Adams zum letzten Mal, und dann hatten wir auch noch Eva Lee, die auch noch dabei war. Ich glaube, die war auch so eine Schönheit, glaube ich, oder? Doch, ja. Ja, das war nur so eine Kommandeurin. Das weiß ich noch. Ja, aber so eine Kommandeure, die da unten im Bildschirm immer aufhört. Waren alle nur Mittel, um die Story zu vermitteln. Ich habe gerade nach der richtigen Aussage gesucht. Ja, so in der Art. Bei den Russen gab es dann Leutnant Sophia, die weibliche Offizierin, das sowjetische Gegenstück von Eva. Ich habe die auch gern gespielt. Da war die Grafik auch anders. Das war so im... Nicht mehr im Pixel-Look, sondern so ein bisschen 2D, 3D-mäßig, aber sah auch noch ganz gut aus. Habe ich auch sehr, sehr, sehr, sehr gern gespielt. Das Addon habe ich nie in die Finger gekriegt damals. Juris Rache. In dem Teil geht es halt die Sowjetunion, die nach der Niederlage in Alarmstufe Rot von Alexander Romanov regiert wird, welche von den Wehrmächten eingesetzt wurde und für dauerhaften Frieden sorgen sollte, löst mit einem Überraschungsangriff auf die USA einen neuen Ost-West-Konflikt aus. Wie auch in den Vorgängern gibt es Schlusssequenzen. Entweder erringen die Sowjets die Wehrmacht, die Weltherrschaft und führen die Menschheit in eine kommunistische Diktatur, oder die Alliierten siegen. Anders als bei Vorgänger wurde die deutsche Fassung nicht... oder doch nicht zensiert. Die Soldaten bleiben ursprünglich Soldaten. Mir kam es so vor, als ob die zensiert wurde. Ach, in Command & Conquer wurde so oft zensiert. Ja, deswegen. War das Bescheuerte. Ich habe das gern gespielt. Ich fand das echt gut. Es hat echt jede Menge Spaß gemacht. Das sind sogar Spiele, die ich als Kind und Jugendlicher durchgespielt habe, wo ich mich aber echt an fast nichts mehr erinnern kann. Irgendwie. Ich habe noch sehr viele Bilder vom Kopf von dem Spiel selber. Aber das war's dann auch irgendwie. Dann gab es im Februar 2002 den einzigen und ersten Ego-Shooter der Reihe, Command & Conquer Renegade. Erinnerst du dich an Renegade? Oh nein, tatsächlich gar nicht mehr. Du erinnerst dich nicht mehr an Renegade? Ja. Ah, du schlüpfst in die Rolle von Nick Havoc Parker, einer Kommandoeinheit der GDI. Und du musst die Schwarze Hand, eine Nord-Elite-Truppe, entführt mehrere Tiberium-Wissenschaftler und zwingt sie, am Projekt Regenesis zu arbeiten, das eine Mutation der Menschen durch eine Direktbestrahlung mit Tiberium beschleunigen soll. Havoc muss die Basis von Nord infiltrieren und die Wissenschaftler befreien, was ihm auch gelingt. Geschichtlich ist das Spiel bescheuert. Spielerisch ist das Spiel, du bist ein Typ, du läufst im Prinzip durch die ganzen Gebäude durch, die du vorher so gesehen hast, in mittlerweile sehr hässlichem 3D und ballerst auf die wohl dümmste KI der Spielegeschichte und ballerst dich so durch dieses Spiel durch. Es war sehr gut, für das, was es war, war es echt gut, nur es ist halt so, also kannst du dir heute nicht mehr angucken. Da kam jetzt zu oft das Wort ballern drin vor, ich weiß, warum ich es vergessen habe. Der Multiplayer-Modus soll aber ganz witzig gewesen sein, habe ich gehört. Ich habe ihn selber nie gespielt. Ich habe es halt immer nur im Singleplayer gespielt. Ja, es ist halt, es war halt tatsächlich das erste, der erste Ego-Shooter und auch leider der einzige. Ich habe halt nur gehört, also ich habe halt damals gelesen, dass er unglaublich mies sein soll, was die KI angeht. Und als ich es dann damals selber gespielt habe, ich festgestellt, ja. Die KI ist nicht die hellste. Ach, aber solange es Spaß macht. Es gibt Spiele mit dummer KI, wo nicht mal Spaß machen. Ich habe es durchgespielt damals. Ich fand es eigentlich ziemlich cool. Ich fand es halt schade, dass es nie wieder was dazu gab. Und im Februar 2003 gab es dann eine riesengroße Überraschung. Hey, wir machen ein neues Command & Conquer. Und alle so, was ist das denn? Dann habe ich damals auf der Spielezeitschrift meines Vertrauens eine Videogruppierung gehabt über das neue Command & Conquer, und zwar Command & Conquer Generals. Oder nachdem es dann beschnitten wurde bei uns in Deutschland, Generäle. Du konntest es als Generäle nicht mehr spielen. Das war unmöglich. Also wer das gespielt hat, hat vorher noch nie Command & Conquer gespielt. Ja. Thematisch spielt Genesis Generals nicht in dem bekannten Command & Conquer Universum, weswegen das Spiel keinen Nachfolger in dem eigentlichen Sinne darstellt, sondern Command & Conquer Generals spielt im Jahre 2020. In dem Spiel nimmt der Spieler drei Kampagnen wahlweise die Führung: die US-Amerikaner, die Chinesen, da gab es schon die Chinesen, okay, oder die globale Befreiungsarmee, die GBA, was im Prinzip die Terroristen des Spiels waren. Eine Terrororganisation. Jeder der drei Parteien hat ihre eigenen Einheiten und Taktiken. Die 21 Missionen werden durch die Rahmenhandlung über den Konflikt im Nahen Osten ineinander verknüpft. Das Spiel hatte eine scheiß Story, weil die sich zu ernst genommen haben, finde ich. Oder? Und das hat auch die Zensur dann das Spiel gänzlich zerstören lassen. Es hat sich so ernst genommen und ein Spiel, das so ernst das Thema Krieg behandelt, und Terrorismus dann in so einer Abart zu zensieren. Aber da wirst du bestimmt noch drauf kommen, was da alles zensiert wurde. Ja, das 2003 erschienene Command & Conquer Generals wurde wegen dem Bezug aus aktuellen Ereignissen wie dem Irakkrieg und der Spielerhandlung, die unter anderem das Töten von Zivilisten verlangt, Anfang 2003 von den Spielverderbern in Deutschland indiziert. Als Grund wurde Kriegsverherrlichung angegeben. Also, wow. Das Spiel war 2 Wochen käuflich erhältlich, bevor es nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht wurde. Deutschland und China waren die einzigen Länder, die das Spiel auf den Index setzten. Hersteller Electronic Arts gab daher im September 2003 eine spezielle für den deutschen Markt geschnittene unter dem Namen Command & Conquer Generäle heraus. Diese wurde im Vergleich zum Original in zahlreichen Punkten deutlich entschärft. Menschen wurden durchgehend durch Cyborgs ersetzt. Dabei ersetzte man die Stimme durch Roboterstimmen. Das war so dumm. Und gab den Menübildern ein roboterhaftes Aussehen und Metallglanz, Kabel und so weiter. Die Selbstmordattentäter wurden durch sogenannte rollenden Bomben ersetzt, was aussah wie Einkaufswagen mit Bomben drin, was Schwachsinn war. Zivilisten wurden komplett im Spiel entfernt. Die Spieleparteien wurden in China, GBA und USA umbenannt. Städte und Ländernamen wurden in fiktive Namen umgeändert. Zum Beispiel Washington in Hauptquartier und Bagdad in Twin Sword City. Antirax wurde in Säure umbenannt. Der aufgebrachte Mob einer wütenden Menschenmenge mit Molotow-Cocktails und Gewehren wurden in Cyborg-Truppen umbenannt. Das Intro wurde grenzlos gestrichen. Oh, das schüttelt's mich. Außerdem, wo. Mich schüttelt's, damit du das alles vorliest. Das ist so grausam. Ja. Außerdem wurde bei der GBA-Kampagne eine Mission komplett entfernt. In dieser sollte man UN-Flugzeuge abschießen und die Versorgungskisten einsammeln. Die Kisten, die man nicht erreichte, sollte man später aus zivilen Hütten holen, was man dadurch erreicht, indem man das Haus zerstört und die Zivilisten tötet. Aus der entschärften deutschen Version kann jedoch ein sogenannter Uncut-Patch wieder in die originale Version umgestellt werden. Es hat eine Weile gedauert, bis der rauskam, aber es gab Leute, die haben sich dafür eingesetzt, dass so ein Schwachsinn hier nicht rauskommt. Die im Anschluss veröffentlichten Erweiterungen, die Stunde 0, erschien in der deutschen Fassung nur in der entschärften Variante. Allerdings ist sie auch in der ursprünglichen geschnittenen Fassung des Hauptspiels kompatibel. Zwar wurden für die Erweiterung ebenfalls Uncut-Mods erstellt, die aus der Cyborgs wieder Menschen machten. Diese fügen aber nur über eine englische Sprachausgabe, da in der deutschen Fassung erhaltene Stimmen bereits verzerrt waren. Am 30. September 2013, 10 Jahre danach, hob die WPJM die Indizierung vorzeitig auf. Das Problem ist halt, diese ganzen Änderungen hätten Sinn gemacht, wenn die Story komplett bekloppt gewesen wäre. Dann wäre es auch gar nicht schlimm in der gewesen. Art. Ja, das Problem war nur, die haben sich zu ernst genommen mit dem Spiel. Und wenn du dann rollende Bomben hast, die in einem Einkaufswagen durch die Gegend fahren, oder TNT-Fässer auf Rädern, dann, und dazu eine ernste Story, dann macht das keinen Spaß. Dann macht das Spiel absolut keinen Spaß mehr. Also die haben das Spiel komplett ruiniert mit dem Blödsinn, den sie da gemacht haben. Heutzutage kriegst du es uncut. Heutzutage. Kriegst du es in jeder... Ja Gott, ja leider. Heutzutage, ja, du kannst es ja aber nicht mehr angucken, weil es dann auch noch zu hässliches 3D umgemacht wurde. Früher aber es war halt auch im Vergleich zu anderen Commander Conquer finde ich kein wirklich so gutes Spiel, auch wenn es gehypt war. Da werden mich jetzt einige steigen. Das war der schwächste Teil. Dafür. Irgendwie. Zumindest habe ich noch in Erinnerung, dass damals das alle hoch gelobt haben. Und ich fand's. Ja. Meh. Also ich persönlich sage tatsächlich, ich fand's den schwächsten Teil der Reihe. Okay. Weil er machte nicht so richtig Fun. Irgendwie. Nee, ich musste mich da auch echt hochquälen, um es durchzuspielen. Für mich ist Command & Conquer komplett überzogene Zwischensequenzen. Mit schlechten Unter-Z-Darstellern. Für mich ist das einfach nur dumme WKI. Für mich sind es große bescheuerte Gebäude, für mich sind es bekloppte Waffen und nicht Nahost-Konflikte-Game. Ist es einfach nicht. Nee, das überhaupt war halt nicht. Und das ist ja das Problem, absolut sich so nicht ernst zu nehmen, hat dem Spiel, glaube ich, nicht gut getan, vor allem, weil man ja vorher diese abgedrehten fancy Stories gewöhnt war. Ja. Das ist halt wirklich so, also. War halt fürchterlich. Am 10. Dezember 2011 gab EA bekannt, dass das Entwicklerstudio BioWare Victory Command & Conquer Generals 2 entwickeln werde. Mit einer voraussichtlichen Erscheinungsdatum 2013. Ein halbes Jahr später wurde das Spiel in Command & Conquer umbenannt und als Free-to-Play-Spiel vorgestellt. Erinnerst du dich ja noch, furchtbare Free-to-Play Command & Conquer? Am 29. Oktober 2013 gab EA bekannt, dass die negative Resonanz während der geschlossenen Alpha-Phase des Spiels die Entwicklung eingestellt wurde. Bam. Warum nur? Ach, bescheuert. Es ist so dumm. Also, da haben sie sich echt viel zu ernst mitgenommen. Ich weiß nicht, was deren Logik in dem Moment war. Also nach dem Motto, hey, wir müssen da jetzt was tun. Aber das war Schwachsinn, was sie da gemacht haben, ganz ehrlich. Dann gab es am 29. März 2007 Tiberium Wars, Command & Conquer 3, Tiberium Wars. Das war saugut. Ich hab's wieder geliebt. Das habe ich durchgesucht wie bekloppt. Da waren auch wieder doofe Zwischensequenzen drin mit richtig bekloppten Darstellern. Da war die Story wieder bescheuert. Da ging es auch wieder um Kane, der übrigens nicht mehr gearbeitet hat für die Leute, sondern einfach nur wieder reingeholt wurde. Und so, hey, wir brauchen dich nochmal als Kane. Das ist ja gesagt, klar, kein Problem, mache ich, warum nicht? Der damit wieder vorkam, das war cool, das war richtig gut. Das hat auch wieder Spaß gemacht. Das habe ich auch durchgespielt, wie bekloppt. Witzigerweise, kleine witzige Story. Wenn ihr das Ding noch habt und ihr wollt es gern spielen und ihr lässt euch den Code nicht mehr aktivieren, dann könnt ihr es ja auf, oder ihr wollt es auf Origin registrieren. Ich habe damals den Support angeschrieben, habe den Foto geschickt von dem Code und gesagt, es bin ich. Und dann wollten sie auch ein Foto von mir haben und dann habe ich denen das geschickt. Also halt so nach dem Motto, bitte weiß dich aus, damit du bist. Na? Und dann haben sie mir einen Code gegeben und haben mir im Prinzip die 25 Jahre komplett Complete Edition gegeben. Nice. Und so hatte ich dann das Spiel selber und die All You Can Play Command & Conquer Edition. Was ich ziemlich cool fand. Die Missionen sind cool. Die Einzelspieler-Kampagne ist relativ kurz. Es sind zwar nur 35 Missionen, aber manche von denen sind recht kurz gemacht. Die haben sich richtige Hollywood-Stars geholt diesmal. Michael Ironside haben sie sich geholt. Trisha Helfer, Greek Park. Beide waren in Battlestar Galactica. Josh Holloway, der war in Lost. Jennifer Morrison, die war in Dr. House. Billy Dee Williams. Ja? Aus Star Wars. The fuck? Haben sie sich da geholt? Also so, wow! Voll gut. Und ich fand es halt geil, dass die Joseph D. Kirkin, der Schauspieler, der die Hauptrolle durch das undurchsichtigen Anführungs der Bruderschaft von Nord in der Exzentrierung verkörpert hat, seine Rolle als Kane in CNC3 wieder aufgenommen hat. Fand ich halt geil. Und das Spiel war auch gut. Es hat echt Spaß gemacht. Da hatte ich wirklich richtig Bock mit. Also, sehr, sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Da gab es ja noch Kanes Rache, das habe ich nie gespielt. Aber dann gab es das Spiel, was ich besitze, in der ultimativen Gold Edition im goldenen Steelbook. Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. Das habe ich mir damals in der mega krassen, überdimensionalen Ultimate Edition gekauft. Ich habe es geliebt. Hast du es gespielt? Ja. Ich mochte es. Ich fand's großartig. Ich überlege nur gerade, ob das nicht eins der letzten Spiele war, die ich mir noch so im Laden gekauft habe für PC. Das kann sein, ja. Weil ab dann hab ich, glaube ich, irgendwann Steam für mich entdeckt und dann nichts mehr im Laden gekauft. Ja. Ja, irgendwie schon, ja. Da gab es auch wieder richtig bescheuerte Missionen. Also wirklich richtig bescheuerte Missionen, richtig bescheuerte Zwischensequenzen und richtig bescheuerte Einheiten, wie zum Beispiel alliierte Delfine. Ein Delfin, der mit Schall andere Marineeinheiten attackiert. Ein alliierter Mirage-Panzer, ein starker Panzer, der sich, wenn er sich nicht bewegt, als Baum oder anderes tarnt. Hervorragend. Der sowjetische Apokalypse-Panzer, mächtiger Panzer, der mit einer 120 mm Zwillingskanone. Fantastisch. Bescheuerten Zeppeline waren wieder dabei, wie aus Teil 2. Ich hab's geliebt. Das war so dumm. Und dann die großartigen Schauspieler, die sie sich geholt haben für das Ding. J.K. Simmons. Der im Prinzip kann man sagen, was hat er zuletzt gespielt? Der Reporter aus Spider-Man 2. Da ist wohl der bekannteste. Ja. J.K. Simmons, Jonathan Pryce als haben sie dazu gekriegt. Gemma Actinson, Jenny McCarthy als Agent Tanya. Dann haben wir noch, ach ja, und natürlich ganz wichtig, da gab es auch zum ersten Mal die Japaner, die da vorkamen. Wir hatten Malcolm McDowell als EU-Präsident. Wir haben David Hasselhoff gekriegt als Vizepräsident. Oh, göttlich. Wir hatten bei den Sowjets hatten wir Tim Curry als Premier Tschatschenko, der dann sich ins Weltall abgesetzt hat und den großartigen Satz, der mir gesagt hat, ich gehe an den einzigen Ort, an dem der Kapitalismus mich nicht findet. Space! I love it. Oh, ja. Für mich auch eine der stärksten so Teile gut. bisher. So gut. Wir hatten natürlich in Japan George Takei als Kaiser Yoshiro, der einfach nur da gesessen ist in seinem dicken Mantel. Das war so cool einfach nur. Es war so ein bescheuertes Game. Aber es hat so Spaß gemacht. Weil es sich halt überhaupt nicht ernst genommen hat. Du hast doch gesehen, die Leute auch bei den Filmen, die hatten da richtig Fun mit. Und so war muss richtig, ein gutes cool. Command & Conquer sein. Ja, es darf sich einfach nicht zu ernst nehmen. Es muss einfach nur bescheuert sein. Das ist alles. Und dann macht das Spiel auch wieder richtig Spaß. Die Erweiterung habe ich nicht gespielt, Uprising. Du? Oh, doch. Ich habe sie geliebt. Ich weiß dazu gar nichts. Die Erweiterung, das... Ich kann mich tatsächlich nur an diese Psi-Kräfte mit der... aus der dritten Fraktion erinnern, wo du wirklich aus so einem Gefängniskomplex, wo die Psi-Kräfte untersucht werden, ausbrechen musst. Oh, Backflash-Momente in die zensierte Variante von Elfenlied. So hat sich's angefühlt. Nice. Fand ich halt sehr, sehr cool. Gibt's auch für ein Apfel und ein Ei hergeschmissen. Gibt's sogar für die PlayStation 3 das Spiel. Das habe ich sogar hier stehen. Für die PS3. Da war sogar das Addon dabei. Oder das Addon gab es sogar extra. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das ist eigentlich der beste Teil der Reihe. Finde ich von Alarmstufe Rot. Weil er halt so unglaublich bescheuert ist und sich überhaupt nicht ernst nimmt. Und die 3D-Grafik ist noch relativ okay. Die kann man sich noch angucken. Dann gab es 2010 Tiberium Wars. Command & Conquer 4. Was die Tiberium-Reihe zum vierten Teil bringt, was ein bisschen verwirrend war. Laut der Story, was so ein bisschen verwirrend war, es war so, war das jetzt, die Leute haben sich gefragt, war das jetzt, ist das jetzt ein neuer Teil von der Tiberium? Oder ist es kein Tiberium-Teil mehr? Oder wie läuft das? Die Story war ein bisschen verwirrend, habe ich mir sagen lassen. Gespielt habe ich es nie, aber ich hab's. Ja, ich hab's gespielt und ich war genauso verwirrt damals. Wo kann ich es denn jetzt einordnen? Ah, okay. Ja, es war halt so, Also, was ich nur gehört habe, es war so, da war es aber auch schon wieder so relativ uninteressant. Und es hat sich, glaube ich, auch nicht sonderlich gut verkauft. Nein, das definitiv nicht. Weil es war der letzte Teil der Reihe. Leider. Tatsächlich. Leider, ja. Es gibt kein Command & Conquer mehr. Es gab noch Tiberium Alliance, ein Browser-Spiel von 2012 und Rivals, ein Mobile-Spiel, was keiner haben wollte. Yay! wenn man die sich mal anschauen möchte, empfehle ich die Command & Conquer Remastered Collection. Die Remastered Collection erschien am 5. Juni 2020 auf Steam und Origin. Darin enthalten sind Command & Conquer Tiberium Wars, sowie Command & Conquer Alarmstufe Rot und die drei dazugehörigen Erweiterungen. Der Ausnahmezustand, Command & Conquer Alarmstufe Rot Gegenangriff, Alarmstufe Rot Vergeltungsschlag in der 4K-Auflösung. Der Multiplayer-Modus und die Benutzeroberflächen der Soundtrack wurden bearbeitet. Das heißt, wenn man sich die alten Dinger nochmal anschauen möchte, kann man sich hier auf jeden Fall holen. Oder man holt sich die Ultimate Collection von 2012, wo tatsächlich alles dabei ist. Die kriegt man bestimmt auch in irgendeinem Keyshop oder so. Wie gesagt, Musik ist super. Frank Lepecki, der hat ordentlich Ahnung gehabt, was er für Musik macht, vor allem für die Command & Conquer-Teile. Ja, ich finde halt auch die ganzen anderen Leute, die dafür verantwortlich waren, Trevor Morris zum Beispiel, Bill Brown oder Steve Jablonski, haben großartige Musik gemacht für die Spiele. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du die Musik eigentlich so gehört hast mal ab und zu. Ich habe sie am Anfang immer beim ersten Durchspielen gehört. Dann habe ich sie aber tatsächlich ausgeschaltet, weil sie mich in meinem strategischen Wuseln viel zu sehr gestresst hat. Ja, ich habe, ich fand's cool. Ich habe den auch so ganz gern gehört. Vor allem die Intros von Alarmstufe Rot sind einfach nur genial. Ich hätte mal wieder gerne einen Command & Conquer. Aber die Serie ist tot. Ja, ich glaube noch daran, dass vielleicht irgendwann jemand sich denkt, hey, Red Alert hat sich doch immer gut verkauft. Machen wir erstmal ein HD-Release und dann den vierten Teil. Ja, man hat ja gesehen, Echtzeitstrategie ist nicht tot, dank Age of Empires 4, obwohl Age of Empires 4 schon wieder tot zu sein scheint, weil es spielt irgendwie keiner mehr. Ja, dennoch, es wäre schön, wenn wir die nochmal kriegen könnten. Das wäre ziemlich cool. Oder wenn man nochmal eins in der Reihe kriegen könnte. Es wäre schön, wenn man sowas, also wenn sowas in dem Sinne nochmal aufgebaut werden könnte. Vielleicht irgendwann. Wer weiß. Es ist EA. Irgendwann lassen sich alte Sachen immer wieder ausschlachten. Es ist ja schließlich EA. EA, wir haben dein Geld schon. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es nochmal was Neues geben würde. Was würdest du dir wünschen? Mehr so in Triberium Wars oder nochmal ein Alarmstufe? Nochmal Alarmstufe Rot, definitiv. Nochmal Alarmstufe. Aber genauso nur bekloppter, mit einer bekloppten bitte. Story, diesen echten Schauspielern, die da drin sind. Bitte genauso. Ja, bitte. Nochmal richtig bescheuerte, bekloppte Story, die einfach keinen Sinn ergibt. Die einfach dumm ist. Nochmal so, nochmal noch mehr bescheuertere Einheiten. Von mir aus eine explodierende Eule oder sowas, richtig, keine Ahnung. Bloß nichts, was sich zu ernst nimmt oder versucht. Ja, wir sind ein echt realistisches Kriegsspiel. Das will richtig, keiner. Ja, genau, weil ansonsten, das will niemand, da hast du recht. Ansonsten, ja, ich finde es, ich fände die Idee halt witzig und wäre absolut dafür, wenn sowas gehen würde. Ja. Damit würde ich sagen, ich danke dir, Markus, dass immer du da warst. Immer gern. Und mit mir über die großartige Zeit der guten alten Strategiespiele geschwärmt hast. Ich vermisse die alten Strategiespiele. Du auch? Ja. Irgendwie schon, ja. Basen bauen, reinrennen und alles kaputt machen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es wiederkommt. Wir werden sehen, ob es wiederkommt oder nicht. Ich hoffe es, es wäre schön. Aber bis dahin sage ich denselben Satz, den ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber bitte habt eine bessere KI als die Sammler von damals.